Dann fangen wir mit Kitabe, Adab, Kitabu, Adabi, Ta'am, Mia, Babu, Al-Tasmiyati, في أوله في أول الطعام يعني، والحمد في آخره. الطعام ما يطعمه الإنسان، أي يتذوق طعمه، ويكون شرابا ويكون أكلا. إذا الطعام يكون شراب وأكل، هنا ما في مشكلة. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. يطعمه أي يأخذ من الماء، فإذا الطعام يكون شرابا ويكون أكلا. باب التسمية في أوله والحمد في آخره. بارك الله فيكم. من حديث عمر بن أبي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله يقول بسم الله، انتبهوا، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس بسم الله. سم الله يعني قل بسم الله، وكل بيمينك أي استخدم اليمين بالنسبة للأكل، لا تأكل بالشمال. وكل مما يليك أي إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليك، الذي أمامك. أما إذا كان الطعام أنواعا، كان في أنواع كثيرة، فلا بأس مثلا عندك صحن رز وصحن برغل وصحن لحم وصحن كذا وصحن كذا، فلا بأس تأكل من هون من هون من هون، مضر والله حطن لك فقط الرز، تأكل الرز تترك اللحم، هذا المهم المهم. طيب، وإذا كنت تأكل في صحن لوحدك لا بأس أن تأكل من أين ما تريد، أما إذا كنت مع الآخرين فلا تفعل. لكن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صبيا، يعلمه كيف هذه الآداب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وإذا قلت بسم الله أوله وآخره كذلك لا بأس، يعني أول الطعام آخر الطعام، لكن أوله وآخره. رواه أبو داود وحديث الحسن. الإنسان نسي أن يقول بسم الله، ففي آخر الطعام يقول بسم الله، إما بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره لا بأس. وهذا بارك الله فيكم من باب أنه يعني ما ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. دسبوخ تا اس زتن بوخ دا اس زتن. Darf man drei S zusammenschreiben? Ich denke nicht, oder? So? Hier ist lieber so. Was ich weiß, den ich drei S zusammenschreiben will. Ja, wir sind von der alten Generation. Wir sind nicht modern. Wir sind doch Salafisten. Auf jeden Fall. Das Sprechen des Namen. Des Namens von Allah zu Beginn des Essens und zum Ende des Essens Allah zu danken. Das wird am Anfang, beim Essen, Bismillah. Bismillah zu sagen. Am Ende, Alhamdu. لله. بسم الله، بارك الله فيكم. عمر بن سلمة رضوان الله عليه، عمر بن سلم او ده عمر انشوليم، عمر بن ابي سلمة رضوان الله عليه، ده بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت ايم او يونغلينج اذين الله und esse mit deiner Rechten und esse von dem Essen, was vor dir ist. Das war Bukhari Muslim. Aisha radhiyallahu anha erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch zu essen anfängt, sollte er den Namen Allahs sprechen, das heißt Bismillah. Wenn er es zu Beginn vergisst und sich später daran erinnert, sollte er sagen Bismillah awwalahu wa akhirah, im Namen Allahs am Anfang und am Ende. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn man sagt Esssitten, zu Essen gehört auch Getränke. Die Getränke gehören auch zu Essen, nicht nur Essen. Dafür gibt es einen Beweis vom Koran in Surat al-Baqarah, barakallahu fikum, als Allah subhanahu wa ta'ala den Israelis einen König geschickt hat und die müssten mit ihm kämpfen, dann kamen sie an einen Fluss und er sagte, wer davon trinkt, ist nicht von mir, aber wer davon nicht isst, dann ist er von mir. Und deshalb, barakallahu fikum, yat'amuhu, das wird kosten. Und wer das nicht kostet, dann ist er von mir. Und deshalb kosten, das sagt man zum Essen normalerweise, auch zum Trinken. Und für uns ist alles, wenn wir sagen Esssitten, dann meinen wir, was du isst, was du trinkst, alles zusammen. Und hier, barakallahu fikum, beim Essen, beim Trinken, du erstmal, du isst mit der rechten Hand, du trinkst mit der rechten Hand und dann, wenn du anfängst zu essen oder zu trinken, sagst du Bismillah. Und wenn du zu Ende bist, dann sagst du Alhamdulillah. Bitte Bismillah sagt man, nicht Bismillah Rahman Rahim. Nur Bismillah. Weil das ist der Name Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch dazu, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, man sollte mit der rechten Hand essen. Und vor dir essen. Nicht zum Beispiel jetzt, es gibt einen Teller. Es gibt einen Teller. Und wir sitzen fünf Leute. Und wir sitzen alle von dem gleichen Teller. Wir essen. Alle vom gleichen Teller. Da darfst du nicht von, zum Beispiel von den anderen wegnehmen. Nein. Aber angenommen, wir sitzen alle an einem Tisch und es gibt 10 Teller. Ein Teller gibt es was, hier das, das, das, das. Kein Problem, du nimmst von hier ein bisschen, von hier ein bisschen, von hier ein bisschen. Kein Problem. So aufpassen nicht, dass man falsch versteht. Aber wenn du mit den Leuten zusammen bist, dann ist was vor dir ist. Und das sagte der Prophet sallam einem jungen Mann. Der war noch jung, der war ein Kind. Der sagte ihm, mach das, damit ihm beibringen, dass er wirklich sich an die Regel des Islam hält. Und auch dazu an Regeln des Essens, weil wir Essgewohnheiten oder Esssitten haben. Das andere ist, barakallahu fikum, wenn du anfängst, immer sag Bismillah. Wenn du nicht Bismillah sagst, was passiert? Wenn du Bismillah nicht sagst, was passiert? Der Shaitan ist mit dir. Teufel ist mit dir. Und deshalb gib ihm keine Möglichkeit, dass er mit dir ist. Sag Bismillah, dann hast du alles gestoppt. Und mit Bismillah auch, du zeigst deine Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala, dass du in seinem Namen anfängst, wenn du isst. Und dann am Ende sagst du Alhamdulillah. Aber wenn du vergessen hast, Bismillah zu sagen, dann erinnerst du dich, dann sagst du Bismillah, awwalahu wa akhirah. Im Namen Allahs am Anfang und am Ende. Und so hast du dann wieder gut gemacht. Wallahu ta'ala, a'la, wa'alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallim taslima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.